Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des neuen Dialekten-Podcasts in der neuen und noch neueren abstrakten Suche nach der neuen Biografie, also ganz neu, ganz neu. Nun, das, was ihr jetzt gehört habt, ist nicht mein Intro. Ich habe eigentlich ein übliches Intro, das ich vielleicht ab der zweiten, dritten, vierten, keine Ahnung, Folge wieder einfügen werde für all die 11 Zuhörer, die wissen, wovon ich spreche. Also ich stelle mich wieder mal vor, ich bin The Wizard of Avignon, auch bekannt als Ruben Vagabund. Naja, bekannt für die 11 Leute, die da zuhören. Nun, was ihr gehört habt, das war die Mandoline-Version von Losing My Religion von der Gruppe, die ihr höchstwahrscheinlich alle kennt, also ihr Elf da draußen, und zwar die REM. Und ich habe das herausgesucht, weil ich habe das Spielen gelernt und das hat mich richtig viel Zeit gekostet, insbesondere meine Mandoline ist nicht wirklich super. Und ja, ich habe das Tutorial dazu, wie alles andere, aus dem YouTube gefunden, und zwar von einem Kerl, der das richtig gut spielen kann. Und das, was ihr gehört habt, das habe ich jetzt nicht hier live gespielt, sondern das war eine Voraufnahme, denn ich habe ungefähr 17 Mal gebraucht, um das so hinzukriegen, wie ihr das jetzt gehört habt. Und das habe ich auf dem zweiten Computer spielen lassen, deshalb die etwas andere veränderte Qualität, wobei dieser Podcast etwas weniger fauvistisch sein sollte als der erste, den ich ja aufgehört habe zu machen, da der irgendwie ein Problem mit iTunes hatte, und zwar zwischen der Datenbank, wo ich das hochgeladen hatte, und iTunes und keine Ahnung. Naja, das war irgendwann mal vor geraumer Zeit, sagen wir mal, once upon a time in the podcast world oder so. Nun, dieser Podcast wird anders aussehen als der letzte, denn ich werde nicht wirklich Musik vorstellen, beziehungsweise ich werde es hin und wieder auf der Mandoline spielen, das, was ich spielen lerne, denn ich brauche immer so viel Zeit, da ich nicht wirklich gut spielen kann. Also ich habe zwar mal Gitarre gespielt und so, aber naja, das nimmt schon Zeit in Anspruch und ich bin nicht wirklich musikalisch begabt, leider. Naja, was wollte ich nun was dazu fügen oder sagen? Gut, ich bereite mich nicht auf diese Podcasts vor. Ich labere einfach nur so daher und dann setze ich mich hin und suche mir einen Text dazu aus, den ich dann ins Internet stelle oder, naja, ein, zwei Sätze und ein Titel. Und diese hier wird die Einführung sein. Nun, in der Einführung wollte ich mich ja vorstellen, was ich hier gemacht habe. Wobei ich denke, die 11 Leute, die mir zugehört haben, werden mir wieder zuhören. Ich werde die per Mail benachrichtigen. Ich wollte am 1. November hiermit anfangen, aber ich denke, das wird eher wie beim letzten Podcast irgendwann um Weihnachten erscheinen. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen, vielleicht früher, aber 1. November glaube ich nicht. Insbesondere, weil ich mich kenne. Nun, ich habe noch ein Interview mit der lieben Tante Schüsselchen gemacht, das ich dazu heften werde, ohne es wirklich viel zu bearbeiten. Also es wird auch ein bisschen Quatsch geben, wobei ich habe die Hälfte weggeschnitten, wo wir über iTunes-Probleme reden, die vor 2 Jahren angefangen hatten und die Tante Schüsselchen mir dann versucht hat zu helfen. Und irgendwann haben wir es sein lassen. Und die Tante Schüsselchen, für die 10 Leute, die sie nicht kennen, tippt einfach mal Annik Rubens oder Schlaflos in München ein und dann kommt ihr schon auf ihrem Blog und auf die Tante Schüsselchen. Ich nenne sie so, weil das halt eben ihr Nickname ist. Und zwar, wie hat das angefangen? Naja, ist auch jetzt egal. Auf jeden Fall, die Tante Schüsselchen macht sehr viele Podcasts, wie, der bekannteste ist Schlaflos in München. Sie macht aber auch Slow German für die Leute, die Deutsch lernen wollen. Naja, ich habe nicht bei ihr Deutsch gelernt, ich habe aber trotzdem einen super Dialekt, deshalb der Dialekten-Podcast. Dann macht sie auch noch Na Servus mit Axel irgendwas, keine Ahnung. Und sie macht auch mit Olli von den Couch Potatoes Kinderwahnsinn Und ja, sie macht noch sau viele Sachen, tippt einfach mal Annik Robens rein und dann findet ihr alles. Auf jeden Fall habe ich mal vor 2 Jahren mit ihr ein Interview gemacht, das ich dann ins Internet stellen wollte. Und ja, da kam es nie dazu. Also hier das Interview und liebe Tante Schüsselchen, ich werde jetzt nicht Nick aus Schweden hier spielen, wobei ich den gefunden habe, wie die anderen auch. Denn man findet eigentlich alles im Internet und zwar recht schnell. Denn so viele Nick irgendwas gibt es ja nicht massenhaft. Also tippt man den Namen in Google ein, bekommt man sofort den Menschen und auch das Lied. Also ich werde es nicht spielen, denn das wäre eventuell eine Copyright-Verletzung, was ja auch eventuell dazu geführt hatte, dass mein Podcast, dass mein letzter Podcast nicht mehr, naja, abonnierbar wurde, was ich auch verstehen kann. Auf jeden Fall, tja, viel Spaß mit dem Interview und in den nächsten Folgen quatsche ich dann wieder mehr übers Leben und ob ich Musik vorstellen werde, weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn, dann spiele ich es auf meiner super tollen kleinen Mandoline, von der ich auch mal irgendwann ein Foto auf einem der Blogs oder so machen werde. Werden wir ja sehen. Nun, viel Spaß mit dem Interview. Das war's von mir. Euer Wizard of Avignon oder Ruben Vagabond oder wie auch immer ihr wollt. Schicken, dann klingt's Servus besser. und Okay, viel Spaß. cool. Ja, ich nehme auch auf und ja. Da du der Alles. Profi bist mit Aufnehmen und so, denke ich mal, das wird eine bessere Qualität haben. Ja, ich kenne halt Skype und diese wackelige Verbindung und dann, wenn man sich ins Wort fällt, dann klappt es wieder nicht und insofern denke ich, ist es so am praktischsten. Von hier Genau. aus sollte es eigentlich klappen. So, also Bosnien ist Sehr schön. immer lustig, aber Ach, du bist in Frankreich so. Bosnien gerade? Nein, Nee, du bist in bin Frankreich. in Frankreich noch. Genau, okay. Noch? Ja, ich fahre meine Eltern besuchen über Ostern. Ach so, okay, gut. Also Aber du noch. bleibst ansonsten in Frankreich. Nein, ich bleibe in Frankreich. Okay, gibt es keine Katastrophen, von denen ich nicht weiß oder so? Nö, eher Okay. umgekehrt. Okay. Nur Gutes. Schön, schön. Okay, naja, ich denke mal, du hast nicht allzu viel Zeit. Ich muss Löcher bohren. Ich habe mir vorgenommen, heute meine ersten Löcher in meinem Leben zu bohren. Ich habe ein bisschen Angst. Löcher bohren, also in Wänden. Ja. Ja. 12. 12 Löcher habe ich mir heute vorgenommen. Du machst deine Bibliothek? Ja, 2 Bretter an die Wand, wo dann Bücher draufstehen sollen. Also fast eine kleine Bibliothek, ja. Ja, wenn du meine Bibliothek machen willst, ich kann dir Tipps geben. Ich habe das vor, naja, ungefähr 2, 3 Wochen habe ich meine, dann noch nicht ganz fertig, aber Ja, ja. aber du bist immer so gut mit so handwerklichen Sachen und sowas. Du Nein, kannst das ja alles. das stimmt nicht. Das stimmt nicht? YouTube. Nein. Man findet super Tipps. Und Schön. Ach, ich man werde muss, darauf zurückkommen, man glaube muss ich. sich einfach drauf lassen, einlassen und dann geht das schon. Okay. Manchmal Cool. schneller, manchmal weniger schnell, manchmal gar nicht, aber naja. Ja, Hauptsache irgendwas funktioniert, gell? Na, kennst das ja Ja. mit deinen Blogs und alles. Ja. Solange es Ja. Forum gibt und Leute, die da aushelfen können, dann Ja. klappt es irgendwie, irgendwann. Ja, das stimmt. Genau, das ist Also. immer toll. Na und ja, mit der Bücherei ist es genauso. So, ich Ja, habe schick hier mal ein ein. Foto. Mach mal ein Foto. Bin Nochmal. neugierig. Alle? Oui. Also ist da, gut. Ah, schick mal ein Foto, okay. Genau. So, ich habe dir ein paar Fragen geschickt. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast. Habe ich, ja, aber wieder mal viel zu spät. Wir machen das spontan, würde ich sagen. Das geht schon irgendwie. Okay. Ich hab sie gelesen und ich habe sie hier, ja, ich sehe sie. Ich habe das mal extra geschickt, damit du eventuell über manche davon nachdenken kannst. Also die meisten sind eigentlich eher banal. Ja, nur die Aber 2 hast du schon recht, die ist sehr schwer. ja, die ist ein bisschen Die ist schwer sehr, sehr schwer. und die Ja. 5 Lieder, die du da raussuchen sollst, das wären dann 5 Lieder, die ich dann zwischendurch, vorher, hinterher oder so im Podcast spielen werde. Okay, dann schicke ich dir die aber am besten, weil die sind, glaube ich, nicht leicht zu finden. Klar. Solange, also, oder ja? Falls es die auf YouTube gibt, kann ich die ja immer aufnehmen. Achso, das kann auch sein, ja. Aber das ist kein Problem. Ja, guck mal einfach rein. Mal sehen. Also, fangen wir an? Mhm, gerne. Okay. Naja, also Episode, fast das Jubiläum, mit der Tante Schüsselchen. Also erste Frage, es geht hauptsächlich um Musik, da irgendwie mein Podcast von der abstrakten Suche nach der Biografie in die Musikrichtung abgewandert ist, ich habe keine Ahnung wieso, ergab sich halt eben so mit der Zeit. Und zwar die erste Frage ist, wie präsent ist die Musik in dein Leben und wie beeinflusst sie dich, falls sie dich überhaupt beeinflusst? Da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht, weil ich eigentlich sehr traurig drüber bin, dass sie keine große Rolle mehr in meinem Leben spielt. Ich habe früher viel, viel mehr Musik gehört und als Teenager, so wie man das kennt, eine CD gekauft oder eine LP und mich dann in meinem Zimmer auf den Boden gelegt und stundenlang diese CD gehört und es ist heute nicht mehr so, und zwar hauptsächlich wegen Podcasts. Wenn ich was höre, dann höre ich eigentlich immer Podcasts und man kann leider nicht beides gleichzeitig hören. Das ist das Blöde. Deswegen, seit es Podcasts gibt, höre ich sehr viel weniger Musik. Ich höre aber sehr gerne Musik und ich habe mir fest vorgenommen, gerade auch, weil ich jetzt ein Kind habe und wichtig finde, dass auch dieses Kind mit Musik in Berührung kommt, dass ich jetzt wieder mehr Musik hören werde. Mal sehen, ob es klappt. Ich weiß es noch nicht. Naja, oder Podcast finden, wo Musik gespielt wird. Ja, das geht auch, das stimmt. Also es gibt so ein paar, ich höre den Trackback-Podcast von Radio Fritz und da ist immer Creative Commons Musik drin. Also so ein bisschen Musik kriege ich auch durch Podcasts mit, das stimmt schon, aber nicht genug. Und durch deine natürlich auch, also da ist ja auch immer Musik drin. Aber manchmal, ja, es muss noch mehr dann, werden. Manchmal ist es fragwürdig, weil ich habe dann so seltsame Musik hin und wieder. Ja, aber gerade das finde ich spannend, das finde ich schön, weil so dieses Übliche im Radio, das hört man ja überall und insofern finde ich es immer schön, wenn man durch andere Menschen irgendwie inspiriert wird, neue Musik kennenzulernen und offen zu bleiben. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man offen bleibt und nicht mit 50 immer noch die Musik hört, die man mit 20 gehört hat. Also ich finde, Musikgeschmack sollte sich auch weiterentwickeln, wenn es irgendwie geht. Bin mal gespannt, wie du die nächste Folge finden wirst, denn ich werde über Nigel Kennedy reden. Ich weiß nicht, ob du den Menschen kennst. Natürlich, der Punk-Geiger. Genau. Und der hat, also das einzige Album, das ich wirklich gut finde, die anderen, er macht Vivaldi, ich mag nicht Vivaldi. Das einzige, was ich richtig gut finde, das heißt Kennedy Experience. Mhm. Und ich werde darüber reden und Lieder da vorstellen, denn es geht um eine Gruppe junger Genies oder so, ich habe keine Ahnung. Und ob die alle Genies sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall spielen die verschiedene Melodien, die man gleichzeitig spielen kann, weil sie denselben Rhythmus haben. Aha. Und das ist echt schwer, sich anzuhören. Hört man aber richtig hin, ist es richtig geil. Ansonsten denkt man sich nur so, oh Gott, sind die bekloppt, wie kann man sich sowas antun? Ja. Kannst du mir mal deine Meinung dazu sagen? Ja, werde ich machen. Gut, die Frage Nummer zwei, lassen wir die in der Luft stehen oder willst du mal spontan versuchen, darauf zu antworten? Ne, die können wir gerne machen. Es ist schwer, aber wir können sie gerne versuchen. Okay, also in der Frage Nummer zwei solltest du dir mal vorstellen, dich durch fünf Lieder zu definieren. Also welche wären das und wieso? Ich finde das unglaublich schwer. Also wirklich, da hast du mir eine ganz gemeine Frage gestellt und da könnte man, glaube ich, Tage drüber philosophieren, definieren, wie soll ich mich definieren? Das ist wirklich schwierig. Ich habe dann einen Weg gewählt und zwar kennst du vielleicht den Podcast Hörbar Rust. Da macht die Bettina Rust immer ein Interview mit einem Gast, der dann bei ihr im Studio ist und der soll anhand von 10 Songs seine Lebensstationen erzählen. Also 10 Songs, die in seinem Leben wichtig waren. Nicht seine 10 Lieblingslieder, sondern 10 Lieder, die in irgendeiner Weise sein Leben beeinflusst haben. Und deswegen habe ich jetzt einfach die Frage ein bisschen umgewandelt und kann dir 5 Lieder, die mir spontan, wirklich sehr spontan eingefallen sind, die auf keinen Fall meine Lieblingslieder sind, zum Beispiel zumindest nicht alle, die aber in irgendeiner Weise wichtig waren oder so für mich. Und das eines davon, ich mache es jetzt mal chronologisch, war leider von Oasis, Whatever, weil da kommt diese Zeile drin vor, I'm free to do whatever I like. Und das war unser Abiturlied. Also wir haben unser Abitur gefeiert und haben in der Schule übernachtet und es war so ein Gefühl der Freiheit. Und da lief die ganze Zeit dieses Lied, immer in Dauerschleife. Wieso und deswegen leider? Seitdem bin ich dieses... Bitte? Du hast gesagt leider. Wieso leider? Oasis leider, noch? Weil ich nie selber sagen würde, dass ich Oasis gerne höre. Oasis ist jetzt eigentlich überhaupt nichts, was so Britpop ist, finde ich so ein bisschen langweilig eigentlich. Also ist jetzt nicht was ich jetzt freiwillig in meiner Freizeit hören würde. Aber ich schäme mich auch nicht dafür. Aber das ist ein Lied eben, das mich sehr, also immer wenn ich das im Radio höre und es läuft nach wie vor zu oft, dann denke ich an diese Abiturzeit. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Da fühlte ich mich so erwachsen, weißt du, so das erste Mal erwachsen sein. Keine Schule mehr, das war toll. Mit Oasis. Und, Mit Oasis. Genau. Ja, mit Oasis, genau. Dann das zweite Lied, was mir dann auch gleich eingefallen ist, ist natürlich die Zeit nach dem Abitur. Da kam immer wieder großer Liebeskummer, das kennt auch jeder, und sehr viel Theatralik und sehr viel Kummer und Herzschmerz. Und da habe ich dann, um mich aufzubauen, aber auch ein bisschen, um mich wieder runterzuziehen und da noch ein bisschen zu schwelgen, immer von Garbage ein Lied gehört und das nennt sich The Trick is to Keep Breathing. Also der Trick ist einfach weiter zu atmen. Und das finde ich, das ist so ein bisschen ein Lebensmotto von mir geworden. Wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie ich das will oder wenn es schwere Zeiten sind, dass man einfach sagt, okay, nimm dir nicht zu viel vor, sondern konzentriere dich einfach erstmal aufs Atmen. Einfach immer nur weiter atmen und dann wird es schon irgendwann mal wieder besser werden. Und das funktioniert eigentlich auch meistens. Also das war mein Lied Nummer 2. Dann eines, was du wahrscheinlich wirklich nicht finden wirst, von einem Schweden, von Niklas Strömstedt. Ein Lied, das heißt Stanna Kvar oder Kvor, ich kann kein Schwedisch. Und das war die erste CD, die ich gekauft habe. Alles vorher war noch LP. Und dann war ich in Schweden im Urlaub mit meinen Eltern und habe mir diese CD gekauft, weil es dort die ganze Zeit im Radio lief und hatte aber noch gar keinen CD-Player. Und musste dann zu Hause mir heimlich einen CD-Player kaufen, weil mein Papa hatte mir das nicht erlaubt. Und habe dann also diese CD immer in meiner Bettschublade gehabt, heimlich. Und war ganz stolz darauf, dass ich jetzt schon CDs habe. Das war damals ganz toll. Boah, bin ich alt. Egal. Ja, das waren also 3 Lieder, an die ich mich immer erinnere. Und dann sind mir noch 2 eingefallen, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Das eine, das ist eines der wenigen, wo ich wirklich immer mitsingen muss, wenn ich im Auto bin. Und zwar auch uralt von Rosemary Clooney, der Tante von George Clooney. Sway, kennst du bestimmt, war auch manchmal auf irgendwelchen Soundtracks drauf. Ich denke mal, ja, das sagt mir irgendwas. Das ist so eine, ja, das ist so eine, was ist denn das für ein Rhythmus? Cha-Cha-Cha? Nee. Doch, ich glaube. Ich glaube, es ist Cha-Cha-Cha. Ich wusste ganz nicht, alt, aber George Clooney verwandt ist. Da muss man immer mitwippen. Und was ich sehr, sehr liebe, das ist jetzt eigentlich gar kein einzelnes Lied, sondern stellvertretend für alle Songs, die es von dieser Band gibt. Ich liebe Tango und zwar Elektro-Tango. Das ist auch, also das definiert mich, glaube ich, schon. Also wenn ich wirklich mal Zeit habe und Musik höre und eine CD reinlege oder eine MP3-Datei ansteuere, dann ist das irgendwas in die Richtung Elektro-Tango. Also Bajo Fondo Tango Club finde ich Wahnsinn. Also das, die habe ich 2-3 Mal im Konzert gesehen und die gehen so ab und es macht so Spaß, dass ich kann es gar nicht abwarten. Jetzt in ein paar Tagen kommt die nächste CD raus und freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Also deswegen, das waren jetzt 5 ganz unterschiedliche Sachen, aber das zeigt, glaube ich, auch schon meinen Musikgeschmack so ein bisschen. Naja, Elektro-Tango. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, doch, das ist toll. Also du kennst vielleicht Gotan Project. Ah, das ist auch diese Rubrik Elektro-Tango, genau. Naja, ich höre eigentlich fast nie Tango zurzeit. Uh-huh. Insbesondere seit einem Jahr gehe ich Tango aus dem Weg. Und Tango und Salsa und allen Sachen, weil ich mag nicht wirklich tanzen. Und meine Schmusi mag wirklich tanzen und sie nimmt jetzt Tanzunterricht hier. In unserem kleinen Kaff haben wir so ein motiviertes Paar, das tanzen kann und Unterricht gibt. Ja. Und ja, dann probt sie und dann ist das immer an und dann bin ich eigentlich meistens im Atelier und arbeite, weil okay. ich sonst mit tanzen muss und ja. Daher kenne ich eigentlich. Ja, aber das ist schön. Also das, ich kann auch nicht gut tanzen, aber diese Musik zu hören und einfach irgendwie so ein bisschen rumzuwackeln dabei, das ist einfach schön. Also ich höre das sehr, sehr gerne. Naja, werde ich mir ja mal anhören. Ja, musst du. Genau, mach mal. Na, ich habe ja keine Wahl, wenn ich das vorstellen möchte. Eben. Ja, du wolltest es nicht anders. Genau. Nun, dritte Frage, was ganz anderes. Und zwar, stell dir mal vor, das Internet verschwindet von heute auf morgen. Ja, was ich eigentlich... und das ist eigentlich eine Frage, über die ich ziemlich lange nachgedacht habe. Wie wäre das eigentlich für mich? Und also, wie wäre das jetzt für dich? Also, wäre es ein Weltuntergang, Neuanfang, Unfall mit Folgen oder irgendwas ganz anderes? Und wenn ich sage Unfall mit Folgen, meine ich so jetzt wirklich... Weil ich habe mir da jetzt vorgestellt, wenn Internet wirklich ausgehen würde für mich, das wäre fast so, wie wenn ich einen Unfall hätte und ich plötzlich gelähmt wäre oder keine Ahnung. Ja, vielleicht nur es wäre bestimmt sehr, sehr schwer, das stimmt. Aber ich habe mir dann auch gedacht, du sagst ja, wenn das Internet verschwindet, das heißt, es verschwindet für alle. Weil das Problem ist immer, dass ich mir überlege, was ist, wenn ich jetzt aussteige, wenn ich jetzt aus diesen ganzen Social-Media-Geschichten aussteige und das für mich selber beschließe, dass es das nicht mehr gibt. Das ist aber eine ganz andere Aussage, als wenn ich sage, das gibt's für niemanden mehr. Weißt du? Also dann sind ja alle auf dem gleichen Level. Und nicht so, dass ich mich irgendwie mir ein Nachteil dadurch entsteht, dass ich plötzlich kein Internet mehr habe und alle anderen haben es noch. Deswegen eigentlich fände ich es interessant und sehr positiv, weil ich schon glaube, dass es ganz interessant wäre, sich wieder ein bisschen mehr auf soziale Kontakte und miteinander zu konzentrieren und nicht alles immer per E-Mail zu machen, was ich sehr gerne mache. Und ich bin sehr, sehr süchtig und sehr abhängig vom Internet. Deswegen, ich fände es gut. Aber die zweite Sache wäre, meine komplette Existenz hängt mittlerweile vom Internet ab. Ich schreibe für Online-Magazine, ich mache Podcasts für Firmen, ich betreue Twitter-Accounts für Firmen. Das alles... Also ich hätte keine Lebensgrundlage mehr. Also ich müsste mir einen anderen Beruf suchen. Und das, da müsste ich wieder für die Zeitung schreiben wahrscheinlich. Ja, wäre auch okay. Aber das ist das Zweite. Also privat fände ich es interessant und eher positiv. Beruflich wäre es eher mein Aus. Ja, muss man so sagen. Ja. Ja. Gut. Naja, gehen wir gleich zur vierten Frage, die ist etwas positiver. Und ich finde das lustig, weil du hast recht, also insbesondere ja, für dich wäre es eigentlich ziemlich schwer, da du ja wirklich, also wenn ich jetzt sage Internet abhängig, meine ich jetzt nicht so einfach süchtig, sondern abhängig im finanziellen Bereich. Ja, absolut, genau. Das wäre total was anderes. Aber auf der anderen Seite, immer wenn irgendwas, also wie soll ich sagen, es wäre dann trotzdem kein Weltuntergang. Ich finde immer irgendwas, was mir Spaß macht und was auch irgendwie Geld bringt. Insofern, aber ich müsste mich halt komplett neu orientieren und was ganz Neues anfangen. Also wieder ein Jahr Tütensuppen essen und dann gäbe es einen Neuanfang. Insofern weiteratmen. Genau. Okay, Frage Nummer 4. Ja, und jetzt für die allen Leute, die da vielleicht zuhören, es gibt nur 8 Fragen, also keine Sorge, wir werden jetzt nicht hier 2 Stunden lang quatschen. Und zwar die vierte Frage, was denkst du über Menschen, die keinen definierten Musikgeschmack haben, also quasi so wie ich, die fast alles mögen und hören? Und ja, was hältst du von den anderen? Ich finde die total blöd, die alles mögen. Quatsch, sag ich jetzt nur, weil du gerade gesagt hast, du magst das. Sagen wir es mal so, wenn ich jemanden frage, was hörst du für Musik? Und der sagt, ach, eigentlich alles. Und dann sagt er aber im zweiten Satz gleich, also alles, was so im Radio läuft. Dann rolle ich eher mit den Augen und denke mir, oh, wie langweilig, weil es dann so dieser Mainstream-Geschmack ist. Wenn es aber so ist wie bei dir, dass du wirklich alles magst im Sinne von verschiedene Genres, also wirklich Klassik auch hörst und dich ein bisschen auskennst oder Ska oder sonst irgendwas, dann finde ich das sehr, sehr interessant, weil ich mir dann denke, du bist ein kreativer Mensch, du bist ein sehr offener Mensch und kein festgefahrener Mensch. Und dann hoffe ich im dritten Schritt immer gleich, dass ich von dir vielleicht noch ein paar Musiktipps kriegen kann. Weil von den Leuten, die wirklich nur Bayern 3 hören, also so diese Massenwellen, die haben einen Musikgeschmack, der mir nicht zusagt. Also so die Top 10, das finde ich total langweilig. Da werde ich jetzt keine neuen Geheimnisse finden. Und ich finde, Musik ist immer auch ein Entdecken und ein Suchen, weil es so viel da draußen gibt. Und da ist man eigentlich so ein bisschen auf Mundpropaganda angewiesen. Also ich bin darauf angewiesen, dass ich immer mal wieder von anderen Leuten oder durch das Internet Tipps bekomme, wo es noch gute, tolle Musik gibt, die ich sonst vielleicht nicht gefunden hätte. Insofern bin ich dankbar, wenn Leute fast alles mögen, weil dann findet man auch immer irgendwas, was beiden gefällt, also was mir dann auch gefällt. Wenn du jetzt nur sagen würdest, du magst nur Heavy Metal, dann hätten wir halt überhaupt keine Gesprächsbasis, was Musik angeht, weil ich das gar nicht mag. Und so, das, was du alles magst, irgendwas würden wir schon finden, was wir beide toll finden. Das finde ich immer ganz schön. Also ich habe von dir schon einige Musiktipps bekommen, die ich nicht missen möchte. Gerade weil du in einem anderen Land lebst, du lebst in Frankreich. Von französischer Musik kriegen wir hier in Deutschland so gut wie gar nichts mit. Und andersrum ist es genauso. Hier kennt niemand deutsche Musik. Also ja, klar. Bin ich immer auf deutsche Fans angewiesen, um mich auf dem Laufenden zu halten ein bisschen. Ja. Denn hier kriegt man wirklich, insbesondere ich habe kein Fernsehen. Ja. Denn irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich mag kein Fernsehen. Also jetzt wirklich ein Fernsehen zu haben mit Pro7 und alles Mögliche. Sondern ich suche mir Sachen halt eben raus und schaue es dann im Internet. Und so hat man halt eben nicht die Werbung und eventuelle Sachen, wo man sich da halt eben durchseppt. Und sonst kriegt man das irgendwie nicht mit. Und ich denke, ist dasselbe in Deutschland. Genau. Also gut, englische Sachen verbreiten sich, aber alle anderen Sprachen bleiben dann im eigenen Land, glaube ich, so mehr oder weniger. Und deswegen finde ich auch das toll, dass du bei iTunes zum Beispiel die Länder einstellen kannst und dann mal gucken kannst, was in anderen Ländern gerade in den Top 10 ist. Vieles ist dann immer ähnlich, aber wenn du mal eben in Frankreich guckst oder in Spanien oder in Schweden, dann sind da manchmal eben ganz andere Sachen drin. Also auch in den Genres. Und das finde ich immer schön so zum Entdecken und zum Stöbern. Also generell Musik mit anderer Sprache. Weißt du, dass man es auch nicht versteht? Die Texte sind manchmal so schlecht. Und wenn du dann zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwas Bosnisches hören würde, dann fände ich das vielleicht ganz toll, auch wenn es der totale Schnulzensänger ist, der ganz schreckliche Texte hat, weil ich dann nur auf die Musik höre und nicht auf den Text. Das hat manchmal auch was für sich. Naja, meine letzte Folge ist über eine bosnische Band, also kannst du dir mal anhören. Ja. Ich finde die super lustig. Okay. Insbesondere, die haben mir ein Interview verweigert. Aha. Denn die machen keine Interviews. So 20 Leute, die... klingt schon fast wie Karaoke. Die machen aber ganz lustige Texte. Also man müsste wirklich Bosnisch verstehen, dann würde man sich totlachen. Ja. Ansonsten, apropos herumstöbern, eine andere Methode, die für mich mehr klappt als iTunes mit den Ländern einstellen, ist Couchsurfing. Ja. Und zwar bei Couchsurfing kannst du ja, du brauchst ja nicht herumzureisen, du kannst eigentlich nur eine Frage stellen. Und dann Leute aus verschiedenen Ländern antworten dir. Und dann gehe ich halt eben herum und stelle in Bulgarien und in, was weiß ich, irgendwo Südamerika und so Fragen, was es da eigentlich für coole Musik gibt. Und wenn ich mal dahin fahren sollte, was sollte ich mir anhören und wo. Und da bekomme ich dann richtig viele und gute Tipps. Das ist eine gute Idee. Ja, super. Also das wäre mal so, also für mich klappt es eigentlich sehr gut. Ja, werde ich ausprobieren. Schön. Ja. Gut, Frage Nummer 5. Ja, genau, Nummer 5. Hat dich eine von meinen Folgen zum Nachdenken gebracht? Zu mögen einer Gruppe, die du nicht kanntest oder so und jetzt, ich will jetzt nicht, die Folge 37 oder keine Ahnung. Weil ja, das wüsste ich jetzt nicht mehr, genau. Auf jeden Fall. Ich kenne es auch nicht, also. Ja, was mir sofort eingefallen ist, als ich die Frage gelesen habe, ist, also du, wie gesagt, französische Musik, die du mir empfohlen hattest, insbesondere, wie hießen sie, Les Ogres de Barak, Barbak, Barbarak, keine Barbak. Ahnung, wie hießen die? Les Ogres de Barbak. Was heißt das? eigentlich ist das ein Wortspiel. Und zwar, die haben eigentlich... kennst du eigentlich diese Instrumente? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Da steht ein Straßenspieler mit einem kleinen, wie so ein Wagen, und der dreht dann an einer Kurve und da kommt eine Musik raus. Leierkasten. Leierkasten. In München heißt der bekannteste Puff Leierkasten, deswegen zögere ich gerade. Aber ich glaube, das heißt wirklich Leierkasten, wo man so eine Kurbel dreht. Ja, ja, klar, kenne ich. Naja, und dieses halt eben, dieses Instrument, der Name ist eigentlich ziemlich ähnlich mit Les Ordres de Barbac. Und die haben halt eben den Namen genommen und haben ihn ein bisschen umgestaltet, also wirklich ganz, ganz wenig. Und so entstand ihr Name eigentlich. Ach so, verstehe. Okay. Weil ich dachte immer an Shrek, weil Shrek ist ein Ogre, weißt du? Und das schreibt man eigentlich genauso. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch gleich an Orks und was weiß ich. Ja, genau. Okay. Doch eigentlich nicht. Also es geht ums Instrument. Okay, auf die wäre ich ohne dich, glaube ich, nie gestoßen, und die höre ich nach wie vor sehr, sehr gerne, vor allem im Auto. Die sind super nett. Das waren eine der berühmtesten Bands hier, die eigentlich nicht nur geantwortet hat, sondern die mir auch ein Interview gegeben hat. Super. Und da war ich ziemlich erstaunt. Also. Er spricht auch für sie auf jeden Fall. Und die sind live bestimmt auch super. Oh, live sind sie noch besser, weil live gibt es dann immer... fast wie so ein Theaterspiel mit Zirkusleuten, die sich da herumhängeln, und zurzeit machen die viel für Kinder. Ja. Und das wäre, sobald ihr neues, sobald das neue Spektakel rauskommt, schicke ich dir mal den Link, denn das wäre super cool, mit einem Kind anzuschauen, auch wenn es nur im Fernsehen ist, weil es ist für Kinder gedacht, also. Ach so, da werden wirklich so wie so ein kleines Puppenspiel mit riesigen Puppen und solche Sachen. Okay, danke. Und sonst eine andere Gruppe? Ja, Litette Räte oder so ähnlich, die hattest du mir auch empfohlen. Die fand ich auch sehr, sehr lustig. Die gibt's leider nicht mehr. Die gibt's auch, schade. Na gut, aber die haben, also da hattest du mir genug davon geschickt, besser gesagt, Privatkopien gemacht. Die fand ich auch sehr lustig, das fand ich auch gut. Aber das, die beiden sind mir sehr in Erinnerung und sind auf meinem iPod immer drauf. Das finde ich cool. Ja, siehst du mal. Das freut mich. Naja, Frage Nummer 6 hat wieder... endlich mal nichts mit Musik zu tun. Und zwar, was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Also quasi die Zeit, die du nur für dich hast. Und jetzt meine ich jetzt nicht arbeiten. Und zwar, wenn ich sage, wenn du bei Facebook bist, ist es für dich eigentlich Arbeit. Also kann ich das nicht als Freizeit zählen. Und wenn du keine Interviews gibst und wenn du auch nicht dich um das Podbaby kümmerst. Ich will nicht jammern. Ich habe sehr wenig Zeit nur für mich, weil ich, wie gesagt, jetzt ein Kind habe und Freiberufler bin, und da hat man nicht mehr viel Zeit. Also in meiner Freizeit schlafe ich und ich sehe sehr, sehr gerne DVD-Serien, also Serien am Stück, weil ich mag das nicht, wenn du immer nur eine Folge guckst und dann musst du eine Woche warten, sondern ich hole immer DVDs und dann gucke ich die komplett durch. Und das mache ich sehr gerne. Ich lese sehr, sehr viel. Und wenn es möglich wäre, das ist momentan ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, das geht bald wieder, würde ich sehr, sehr gerne wieder regelmäßig ins Kino gehen, weil ich einfach finde, es geht mir da gar nicht so sehr um die Filme. Mir geht eher darum, um dieses Erlebnis. Also in einem dunklen, großen Raum zu sitzen mit super Sound und sich Geschichten erzählen zu lassen. Das ist ähnlich, warum ich auch lese. Also darauf freue ich mich wieder, und ich würde sehr gerne wieder ein bisschen Yoga machen. Das habe ich früher oft gemacht. Ah, du machst kein Yoga mehr. Ja. Yoga, ja. Nee, ich würde sagen, du machst kein Yoga mehr? Du hast eine Pause eingelegt? Nein. Ja, ich mache seit mein kleiner Sohn auf der Welt ist kein Yoga mehr. Ich habe aber letzte Woche mit ihm zusammen Yoga gemacht, und das fand er sehr lustig und ich auch. Also es war nicht sehr entspannend, aber es war sehr lustig. Also ich werde, glaube ich, auch öfter mit ihm zusammen Yoga machen in nächster Zeit. Am Fernseher, es gibt einen super Podcast, Yoga Moor, von Leuten hier aus München, die ich kenne. Und das haben wir uns angeguckt und haben dann das probiert nachzumachen. Und das ist mit einem Zweijährigen wirklich sehr lustig. Und was würde ich noch? Ja, und ich hatte ja angefangen, Geige spielen zu lernen, bevor ich eben den Sohn bekommen habe. Und das will ich unbedingt, wenn er im Kindergarten ist, auch wieder machen. Also ein Instrument lernen, in dem Fall Geige, das tut dem Kopf sehr gut. Und das hat mir sehr gut getan. Einfach so mal abschalten und was ganz anderes tun. Also wenn ich wieder Freizeit habe, Yoga und Geige. Zwischendurch Frage, hast du nicht eigentlich deine Geige mit dem Liebsten getauscht? Der gab dir die Gitarre, ja, und du gabst ihm die Geige? Nee, andersrum. Andersrum. Er gab mir die Geige, er gab mir die Geige, die ist von seinem Großvater, und ich gab ihm meine Fender Stratocaster. Ah, okay. Ja, genau, das ist der Tausch. Gut. Steht aber beides hier gerade neben mir, also insofern ist es nicht weit weg, die Gitarre ist nicht weit weg. Naja, falls du irgendwann mal so wie Nigel Kennedy spielen kannst, stelle ich dich mal vor in einer meiner Folgen. Ja, genau. Bis dahin. Das dauert nicht mehr lang. Oh Gott. Naja, Geige ist aber schon ziemlich mutig. Ist ein sehr schwieriges Instrument. Ist schwierig, aber nicht so schwierig, wie ich dachte. Also man, wenn man ein bisschen dran bleibt und regelmäßig was macht, regelmäßig übt, hat man relativ schnell auch wirklich Erfolge, finde ich. Also ich hätte gedacht, dass du da ein Jahr lang nur so rumkratzt, dass man da, dass alle schreiend davonlaufen. Und man kann relativ bald doch kleine Liedchen spielen. Also ich habe mich da gar nicht so schwer getan, wie ich dachte. Vielleicht auch leichter, wenn man schon Gitarre ein bisschen spielen kann, dass man das mit den Saiten so ein bisschen im Gefühl hat. Aber ich habe ein ganz gutes Gehör. Also ich habe das halt immer so ein bisschen nach Gehör gemacht. Und das war gar nicht so schlimm. Also die Katze ist auch nicht am Ende gar nicht mehr weggelaufen, wenn ich die Geige in die Hand genommen habe. Ich finde Geige eigentlich schwierig hinterher. So ganz am Anfang, wie du sagst, ist man erstaunt, wie schnell man einige Sachen hinkriegt. Aber hinterher sich zu steigern, ist dann schon ein bisschen, ist wie Piano halt eben so. Ganz am Anfang kriegt man recht schnell einige Sachen hin. Aber hinterher, da hapert es. Ja, und die Theorie wird dann auch sehr, sehr schwierig, so mit den Lagen und so weiter und die Noten dann noch lesen zu können, die ganz woanders sind, als man denkt. Das ist also, ja, es ist schon schwierig, aber es hat mir trotzdem sehr großen Spaß gemacht. Naja, also Yoga und Geige. Genau. Gut, vorletzte Frage. Was sind die besten Plätze in München, also nicht nur in München, sondern deutschlandweit, aber vor allem in München, da du ja aus München kommst, die du empfehlen würdest? Mhm. Und zwar halt eben so, was weiß ich, eine Lounge, ein Hotel, Bars, Biergarten. Oh, schwierig. Das ist so schwierig. Also ich weiß gar nicht, ob ich es empfehlen würde, ich kann nur sagen, wo ich mich sehr wohl fühle. Ich fühle mich wohl im Tenno, das ist das beste asiatische Restaurant in München, wie ich finde. Da gehe ich sehr gerne Sushi essen und da gibt es den allernettesten Kellner der Welt. Dann gehe ich gerne ins Wirtshaus in der Au, das ist bayerisch, modern bayerische Küche. Was ist eine modern bayerische Küche? Modern bayerische Küche sind traditionelle Gerichte, aber es ist jetzt nicht, also wie soll ich sagen, nicht so, wie man sich das vorstellt, dass du dann immer nur Schweinshaxe isst und immer nur wahnsinnig viel Fleisch mit dickem Fettrand oder so, sondern es ist die ganze Palette der bayerischen Küche, die es so gibt, also viel mit Mehlspeisen, also sowas wie Strudel, Kaiserschmarrn und solche Sachen sind da auch mit dabei. Oder sowas ähnliches wie Ravioli auf bayerisch sozusagen. Also viele Dinge, die man so gar nicht mehr als bayerisch, typisch bayerisch einschätzen würde. Und vor allem dann immer sehr, sehr schön hergerichtet. Also in einem bayerischen Wirtshaus, da ist das Auge nicht mit, das sieht meistens nicht schön aus. Und die schaffen es, dass es eher kleinere Portionen sind, also zumindest die Sachen, die ich da esse. Und es aber sehr, sehr schön auch aussieht. Und das ist mir immer wichtig. Also ich finde, Essen muss gut aussehen. Genau, also die zwei Sachen, wenn es ums Essen geht, eher das Big Easy noch, die haben so kreolische Küche, das finde ich auch grandios, das ist sehr lecker. Dann empfehle ich, du hast auch nach Biergarten gefragt. Das ist jetzt gerade nicht ganz die Jahreszeit, aber heute hat es hier Sonnenschein und 5 Grad und die Leute sitzen schon wieder im Biergarten. Ich habe sie heute schon gesehen auf dem Viktualienmarkt in der Sonne mit ihrem Bier um 11 Uhr morgens. Und insofern empfehle ich den traditionellen Augustiner Biergarten. Der ist am Hauptbahnhof, also sehr leicht zu erreichen. Und der hat so diese alten Kastanienbäume. Und da bin ich sehr, sehr gerne. Also den finde ich ganz, im Hochsommer allerdings, da muss es richtig heiß sein, weil da sitzt man halt im Schatten. Und genau, in Bars gehe ich gar nicht mehr, Lounges eigentlich auch nicht. Ich finde die Niederlassung hier in der Nähe von mir, wo ich wohne im Gärtnerplatzviertel, die Niederlassung ganz süß. Das ist auch so ein bisschen Social Media Mittelpunkt geworden in München. Ah, da hast du ja dein Treffen gemacht. Ja, genau. Da war mein 5-Jahrestreffen und da war auch das Nischen-Nachtreffen. Das ist so ein bisschen dafür bekannt mittlerweile, dass man da ganz oft solche Sachen macht. Die gucken auch Sonntagabend den Tatort alle zusammen auf Großleinwand und so. Das ist immer ganz lustig. Das finde ich. Und ja, genau. Hotels kann ich eigentlich nicht empfehlen, weil ich nie in München im Hotel war. Ich weiß, dass einige Leute, die ich kenne, momentan im Motel One abgestiegen sind. Das ist ja so eine Kette, die in München momentan boomt. Eines ist am Sendlinger Tor zum Beispiel. Das finde ich von der Lage her einfach super, weil man da sofort in der Einkaufsstraße ist. Und aber ich war selber noch nie drin. Also ich kann es nicht beurteilen, ob das wirklich gut ist. Aber die sind sehr bezahlbar und sehen ganz stylisch aus. Na, ja. Dann gebe ich dir mal einen Tipp auch für München. Und ja? Zwar das Wombats. Ist ein super das Hotel. Das Wombats? Genau. Okay. Nicht sehr weit vom Bahnhof entfernt. Sehr günstig. Ja? Und ja, ich war erstaunt, wie also jetzt, was man bekommt für den Preis. Das war recht angenehme Überraschung für München. Denn normalerweise, jedes Mal, wenn ich in München bin, werde ich irgendwo abgezockt. Ja, München ist teuer, das stimmt, ja. Nicht so wie Frankfurt, aber trotzdem. Ja, komm nach München, wirklich. Ich würde mich sehr freuen. Pack deine Frau ein und deine Katze und dann kommt ihr nach München. Ja, die Katze weiß ich nicht. Ich glaube, man kann sich ein schönes Wochenende machen, auf jeden Fall. Na, irgendwann ist es geplant. Also dieses Jahr eher nicht, aber irgendwann schon dieses Jahr. Ich fahre nahe in München, aber ich habe keine Zeit, mich da jetzt aufzuhalten, denn ich fahre, naja, ich habe dir gesagt, ich fahre nach Bosnien wieder. Ja. Und Deutschland streifen wir halt eben nur so. Ja, ja. Unter anderem, weil die Autobahn umsonst ist. Mhm, okay. Also viel besser als die Schweiz. Und ja. Viel, viel besser als Italien. Na, Italien sollte man vermeiden mit dem Auto. Wenn ihr mal irgendwo mit dem Wagen wegfährt, dann nicht nach Italien. Ja, genau. Wobei, also für mich ist das, steht das gar nicht zur Debatte, weil es ja nicht auf dem Weg ist irgendwo hin. Also Italien ist für mich Urlaubsland und da fährt man dann schon mit dem Auto hin und da muss man dann durch. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Naja, also das Wombats wäre zu empfehlen. In Berlin auch. Noch billiger als in München. Ich habe keine Ahnung, wieso. Okay. Wieso ist eigentlich München teurer als Berlin? Ich glaube, weil hier alles, ich denke gerade an Wohnungen. Ich habe gestern geguckt, in Berlin ist das Wohnen nach wie vor ein Stück günstiger als in München auch. Und die Hotels sind meistens auch ein bisschen günstiger, das stimmt. Ich glaube, weil es in Berlin ein größeres Angebot gibt und in München eine größere Nachfrage. Also hier ist alles doch relativ eng. Während Berlin halt wirklich sehr, sehr groß ist und sehr, sehr viel Konkurrenz auch hat. Und das ist in München, glaube ich, nicht so. München ist ja, wie man immer sagt, ein großes Dorf. Und das stimmt auch. Also München ist keine Weltstadt. Und deswegen ist alles ein bisschen enger und gedrängter. Und der Platz ist auch sehr begrenzt. Und insofern ist das, glaube ich, alles ein bisschen teurer hier. Ja, aber und die Leute sind nicht so, es gibt nicht so viele Arbeitslose wie in Berlin letzten Endes, weißt du? Also ich glaube, hier gibt es einfach mehr Jobs und deswegen können die Leute sich auch mehr leisten und geben dann auch mehr Geld wieder aus. Also der Konsumterror ist hier einfach ein bisschen größer als in Berlin, weil die Leute ein bisschen mehr Geld haben, so im Durchschnitt gesehen. Insofern, ja. Das Bier schmeckt besser. Das Bier schmeckt besser. Ich bin kein Biertrinker, das kann ich nicht beurteilen. Ich auch nicht so viel, aber in Bayern schmeckt das Bier halt eben am besten in Deutschland, finde ich. So, jetzt mal Bayern-Werbung. Das kann sein. Genau, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Und wenn Bier trinken, dann bitte Augustinerbier. Das kann ich immer dazu sagen, das ist die sympathischste Brauerei, die noch wirklich in Familienhand ist und die keine Werbung macht und einen nicht nervt und ja, und die natürlich zu meinem Lieblingsbiergarten gehört. Also insofern bitte immer Augustiner trinken, wenn ihr schon Bier trinken müsst. Deren Biergarten ist nicht auf den, also wenn ich jetzt sage auf den Wiesen, meine ich jetzt nicht die Wiesen des Oktoberfests, sondern Wiesen überhaupt, ja. Die haben irgendwie ja. ihren Platz, wo sie halt eben den Garten machen. Oder so? Weißt du das? Du meinst die Biergärten? Genau, in München. Weil normalerweise ein Biergarten, wenn man halt eben nicht, wenn ich mich richtig, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe mal eine Sendung drüber gesehen. Mhm. Und zwar sind die Biergärten so angelegt, dass die nicht wirklich zu der Brauerei oder zu der Bar gehören. Das heißt, die dürfen ihre Stühle hinstellen und Bier verkaufen. Allerdings darfst du dein Essen mitbringen, wenn du möchtest. Genau, genau. Also die Geschichte der Biergärten ist ja eigentlich so, dass die Brauereien Keller hatten, so Lagerkeller, wo sie ihr Bier gelagert haben. Und damit das schön kühl blieb, hat man große Bäume gepflanzt oben drüber, damit die Schatten spenden und die Sonne die Erde nicht so aufwärmt und diese Keller kühl bleiben. Und so sind eigentlich die Biergärten entstanden. Also da am Anfang gab es da gar kein Bier und irgendwann mal hat man das dann halt auch noch mit eingeführt. Und unser geliebter König, den es damals noch gab, der hat das sogar gesetzlich verankert, dass wenn du wirklich irgendwo hinschreibst, Biergarten, bayerischer Biergarten, dann muss es erlaubt sein, dass du deine eigenen Speisen mitbringst. Also du darfst nicht deine Getränke mitbringen, aber du darfst dir selber was zu essen mitbringen. Und das ist schon super, weil Biergärten sind in der Regel sehr, sehr teuer. Also du kannst da richtig viel Geld lassen für Essen. Und dann gibt es meistens einen Bereich, da sind Tischdecken auf den Tischen. Da wirst du bedient, da kannst du wie im Restaurant normal essen. Und es gibt einen Bereich, da sind dann einfach so orangefarbene Bänke und Tische. Und da kannst du selber dann dich hinsetzen und deine Getränke zwar kaufen, aber dann den Rest selber mitbringen. Und da kommen die Leute wirklich mit ihren Körben, also Picknickkörbe, haben ihre eigene Tischdecke dabei und manche haben sogar eine Vase dabei und Porzellangeschirr. Und dann setzen sich dann dahin und verbringen den Abend dort. Wenn du überlegst, dass viele Münchner auch keine Balkone haben und wenn es dann 30 Grad hat im Sommer, ist es natürlich wunderschön. Dann packst du dein Essen ein und setzt dich irgendwo schön gemütlich hin und hast dann einen schönen Abend und hast sozusagen deine Terrasse, ja, die du sonst nicht hast. Und ja, das ist Tradition hier, das gehört so. Also das ist ganz normal, dass die Leute ihr Essen selber mitbringen. Was du dir dann dazu kaufst, ist in der Regel noch so eine große Breze. Es gibt dann so Brezeln, die sind 5-mal so groß wie eine normale Breze. Und die schmecken wahnsinnig lecker. Die einfach so pur oder mit Käse oder so, das ist sehr lecker. Das ist in Frankreich. Hier gibt es keine Brezel. Oh, das wäre nichts für mich. Ich brauche immer Brezen. Das ist schon sehr lecker. Ja, aber so nach anderthalb Jahren wirst du super mit Brezel machen. Also ich habe ungefähr ein Jahr, ein bisschen mehr, anderthalb gebraucht, um meine Brezel herzustellen. Was du schon alles gemacht hast, das ist echt unglaublich. Na, ich schlafe fast nie, also habe ich Zeit, andere Sachen zu machen. Du bist ein alter, weiser Mann. Naja, noch nicht so alt und weise ganz und gar nicht. Ja, doch. Eher ein Fauvist, ein Vagabund halt eben. Genau, passend. Naja, letzte Frage. Und die ist richtig schwierig. Ja. Also die abstrakte Suche nach der Biografie, das ist ja mein Titel. Was wäre denn deine Definition, Interpretation, Meinung zu diesem Titel? Also zu diesem Satz. Ich denke da, also ich habe mich immer gewundert über diesen Satz. Ich habe ihn nie verstanden. Und ich, mein Bild, was ich im Kopf habe zu diesem Satz, ist ein Labyrinth. Weil ich glaube, eine Biografie entwickelt sich in der Regel nicht geradlinig, linear in eine bestimmte Richtung, sondern das ist eher so eine Zickzacklinie. Insofern denke ich immer, wenn ich höre, die abstrakte Suche nach der Biografie, denke ich immer an ein Labyrinth oder an irgendwas ganz Verschlungenes. Und an ein großes Geheimnis. Ja, Punkt. Und deine Meinung? Du kannst ja mal sagen, was du dir darunter vorstellst. Das würde mich auch mal interessieren, wie es dazu kam. Na, dazu kam es eigentlich mit den Sternen. Und ja, für die mache ich halt eben immer gerne Werbung, denn das ist eine super Gruppe und super nett, die innerhalb von 24 Stunden auf E-Mails antworten, was ja ziemlich selten ist. Ja. Yeah. Und zwar, die haben mir ja unter anderem auch erlaubt, eins ihrer Lieder zu nutzen, um meine, ja, ich habe ja mal, oder ich hatte mal, zurzeit habe ich es nicht mehr, so eine Rubrik, wo ich mich ärgere über irgendetwas. Kennst du vielleicht? Ja. Und da habe ich halt eben als Intro einen Teil eines ihres Liedes benutzt. Mhm. Und die haben mir gesagt, dass ich so viele Lieder von denen auch ganz spielen darf, wie ich will, was ich super fand. Mhm. Und ja, das will ich nicht. Ich will, dass die Leute ihre CDs kaufen. Naja, und auf jeden Fall irgendwann... Sein, genau. So soll es sein, genau. Na, nicht bei allen Gruppen, aber manche verdienen es wirklich. Ja. Yeah. Finde ich auf jeden Fall. Naja, und halt eben, als ich einmal eines ihrer Lieder gehört habe, während ich mir überlegt habe, ja, ich will jetzt mal einen Podcast machen. Und ich habe mich dann informiert über verschiedene Podcasts und sowas. Ja, da habe ich dann auch deine Seite gefunden. Mhm. Und du hattest gerade mal eine Folge über Marseille gemacht. Ja. Und ich habe dich irgendwie angeschnauzt, schätze ich mal. Und da hast du mich zurückgeschnauzt. Ja, ich fand es ganz schrecklich und dann hast du gesagt, nein, es ist ganz toll. Naja, auf jeden Fall, als ich das gehört habe, während ich einen Titel gesucht hatte, das war die Risikobiografie. Das Lied, ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee. Oder ob du die Sterne kennst. Ja, die kennst du. Nein. Auch nicht. Ja, nur durch dich, aber von ihnen, nein. Naja, also, ja, ich weiß, was ich dir als nächstes zu Ostern schicke oder so. Also auf jeden Fall, da gibt es ein Lied, das heißt Risikobiografie und das habe ich gerade gehört und dachte mir, also die Biografie finde ich super und da ich einen Dialekt habe, also so Dialekten-Podcast, aber so Biografie-Dialekten-Podcast klang ein bisschen blöd. Und dann habe ich die halt eben ein bisschen angeschrieben. Und als wir uns da herumgeschrieben haben, kam dann daraus, dass eigentlich die Risikobiografie oder die Biografien allgemein eigentlich eine, also man sucht sich selber irgendwie zu definieren. Mhm. Und daraus entsteht dann halt eben die Biografie. Und da man es halt eben nicht definieren kann, ist es abstrakt. Also die abstrakte Suche nach der Biografie. Also so ungefähr. Okay, so klingt logisch, aber für mich ist es immer ein großes Geheimnis irgendwie. Großes Fragezeichen. Labyrinth ist auch gut. Ja. Ja, ich bin gespannt, wann es bei dir weitergeht. Es war ja ein bisschen still auf dem Podcast-Feed. Ich bin ja abonniert und insofern freue ich mich, wenn man wieder mal was von dir hören kann. Sehr schön.